Das Unikino zeigt diese Woche Ready Player One. Lassen wir heute den Protagonisten sich doch einfach selbst vorstellen. Ich heiße Wade Watts. Den Namen hat mein Dad ausgesucht. Er fand, das klingt so nach alter Ego von einem Superhelden. Wie Peter Parker oder Bruce Banner. Und ich bin hier gelandet. In meiner winzig kleinen Ecke im Nirgendwo. Man kann nirgends mehr hin. Nirgends. Außer in die Oasis. Und genau in dieser Oasis spielen sich 60% des gesamten Films ab. So wird zum Beispiel ein Wettrennen durch ein virtuelles New York gezeigt, bei dem sich ein T-Rex und King Kong die Klinke in die Hand geben, während ein DeLorean mit Vollgas an ihnen vorbeifährt. Man findet sich auf einmal in dem Kinoklassiker Shining wieder oder man kämpft auf einem Planeten ums nackte Überleben seines Avatars. Doch worum geht es dabei eigentlich? Die Story. Nachdem uns die Oasis vertraut ist, lernen wir die Umstände besser kennen, unter denen Wade aufwächst. Er ist ein Niemand in einem heruntergekommenen Vorort von Ohio. Er und seine Freunde aus der Oasis sind sogenannte Gunter, Kurzform für Easter Egg Hunter. Sie suchen ein Easter Egg, welches der Schöpfer der Oasis, James Halliday, nach seinem Tod irgendwo in der Oasis versteckt hat. Ich habe ein Objekt entwickelt und versteckt, ein Easter Egg. Wer das Ei als erster findet, der erbt eine halbe Billion Dollar und die totale Kontrolle über die Oasis. Da die Oasis aber mittlerweile als eine Art Ressource gesehen wird, gibt es einen ziemlichen Machtkampf um die Anteile der Oasis. Der größte Widersacher der Gunter ist Nolan Sorrento, ein skrupelloser Geschäftsmann, welcher die Oasis an sich reißen will, um in ihr Werbung zu schalten. Was zunächst wie ein Spiel aussieht und wirkt, entwickelt sich letztlich zu einem handfesten Krieg von Guntern und Bewohnern der Oasis gegen das System von Nolan Sorrento, welches schlussendlich in einer riesigen Schlacht in der Oasis seinen Höhepunkt findet. Die Technik. Innerhalb der Oasis ist alles bunt, laut, schrill und nicht zu vergessen, 80er. Der Schöpfer der Oasis war von der Popkultur der 80er Jahre fasziniert und hat sie an jeder Ecke in seine virtuelle Realität einfließen lassen. So haben Chucky die Mörderpuppe, die Turtles, der DeLorean aus Zurück in die Zukunft, der Atari 2600 und jede Menge Ikonen der Geschichte kleinere und größere Auftritte. Die Oasis wurde komplett in Motion-Capture-Verfahren erschaffen und wirkt jederzeit wie das, was sie ist. Ein großes, buntes Computerspiel als Zuflucht vor dem grauen Alltag. Visuell ist der Film dadurch ein wahrer Augenschmaus und wer sich mit Popkultur anfreunden kann, wird jede Menge Spaß haben. Wertung. Wieder einmal hat der Regisseur, der kein geringerer als Steven Spielberg ist, ein bildgewaltiges Epos erschaffen, das von Minute 1 den Zuschauer in seinen Bann zieht. Man wird Mitspieler der Oasis und schließlich auch Zeuge einer Romanze, die fern jeglichen Kitsches, aber dennoch voller Gefühle ist. Dieser Film ist mehr als Retro. Dieser Film ist eine Liebeserklärung an eine Zeit, die uns die ersten Schritte in einer digitalen Welt machen ließ. Eine Zeit, die uns immer wieder mit Innovationen zu überraschen wusste. Eine Zeit, die man einfach lieben muss. Der Film bekommt von uns eine volle 10 von 10 Punkten. Ready Player One am 14.12. im Unikino. Diesmal ausnahmsweise im Cap 3, wird aber bestimmt trotzdem Knorke.